Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. In dem kleinen, uns wohlbekannten gallischen Dorf beginnt der Tag mit einem ungewöhnlichen Ereignis. Unfähig seid ihr, alle beide! Ich will euch nicht mehr sehen! Das wütende Gebrüll von Majestix hallt durchs ganze Dorf. Und natürlich fragen sich die Dorfbewohner, was wohl der Grund dafür sein mag. Auch Asterix und Obelix, die gerade damit beschäftigt sind, die Hütte zu fegen und einen Hinkelstein zu polieren. Nanu, das sind doch die Träger von Majestix, unserem Häuptling. Ja, er hat uns entlassen. Dabei war er noch so guter Laune. Er hat sogar eine Bemerkung über das schöne Wetter gemacht. Und da haben wir uns zurückgelehnt, um den Himmel anzugucken. Und als wir uns wieder aufgerichtet haben, stand der Chef nicht mehr auf seinem Schild. Er macht einen Fehler, wenn er seine Untergebenen vergraut. Dadurch wird er ganz haltlos. Asterix und Obelix sind überrascht. Und es wartet noch eine Überraschung auf sie. Plötzlich steht Majestix mit seinem Schild vor ihnen. Asterix, Obelix, ich habe beschlossen, euch zu ehren und zu Chefträgern zu ernennen. Was? Aber Majestix, unser Häuptling, keine Diskussion, an die Arbeit. Das Bild, das Majestix mit seinen neuen Trägern abgibt, ist nicht gerade majestätisch. Weil Obelix groß ist und Asterix klein, steht der Häuptling auf einem schiefen Schild und ringt ständig um sein Gleichgewicht. Das Ganze sieht so komisch aus, dass die Dorfbewohner sich mit dem Lachen kaum zurückhalten können. Setzt mich ab, Kinder! Mir scheint, man macht sich über uns lustig. Es ist besser, Obelix trägt dich allein, oh Häuptling. Allein? Ein ganzer Häuptling hat Anspruch auf zwei Träger. Ich käme mir ja vor wie eine halbe Portion, wenn... Und ich muss meine Hinkelsteine polieren. Beim Teutates willst du mich abservieren? Obelix folgt dem Befehl seines Chefs. Mit seinem Hinkelsteinputztuch über dem rechten Arm und dem Schild mit Majestix auf dem linken sieht er aus wie ein Kellner, der Cervisia serviert. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Die Dorfbewohner brechen in schallendes Gelächter aus. Sogar Miraculix kommt aus seiner Hütte, um nachzusehen, was los ist. Nanu, was macht denn Obelix da? Er serviert gerade eine halbe ab. So kindlich unbekümmert wie in unserem kleinen Dorf geht's im Palast des Agrippus Virus, des einflussreichen Statthalters von Condate, nicht zu. Obwohl man alles tut, um sich zu amüsieren. Beim Jupiter, edler Virus, deine Orgien sind herrlich dekadent. Sie lassen einen vergessen, dass man so weit weg ist von Rom. Ja, Geschmack muss man haben. Ich lasse mir meine Orgien von dem großen Fellinius inszenieren. Meister, der, den ihr erwartet, befindet sich in euren Gemächern. Komm schon, servierte zwischen die in Auerochsenfett gebratenen Schweinskaldaunen. Oh, göttlicher Virus, du verwöhnst uns. Amüsiert euch schön, Kinder. Ich bin gleich wieder da. In den Gemächern von Agrippus Virus wartet sein Steuereintreiber Gaius Rafkus. Mitgebracht hat er einen großen Sack Goldmünzen. Ave, Gaius Rafkus, war die Ernte gut? Sieh war es, o Virus. Hier ist das Gold von den Steuern und Geldstrafen, den Parkgebühren, der Maut unserer Römerstraßen, sowie das Platzgeld für das Recht, den öffentlichen Ausrufern zuhören zu dürfen. Ausgezeichnet. Jetzt wird geteilt. Das ist für dich. Das ist für mich. Und das ist für Rom. Was das Teilen angeht, vertritt Statthalter Virus klare Ansichten. Steuereintreiber Rafkus erhält für seine guten Dienste 2 Handvoll Münzen aus dem Sack. Das übrige Gold wandert in die private Truhe von Virus. Nur 3 kleine Goldmünzen davon will er Rom abgeben. Meinst du nicht, du gehst ein bisschen zu weit? Rom wird sich eines Tages wundern, dass es aus deinen Provinzen so wenig Steuern einzieht. Ich bin ernannt für 1 Jahr. Ich habe 1 Jahr Zeit, reich zu werden. Ehe Rom überhaupt reagiert, bin ich weit weg und reich. Mein Leben wird eine einzige Orgie sein. Ja, aber was passiert, wenn Rom uns einen Quästor als Betriebsprüfer schickt? Bei Juno, lass das meine Sorge sein. Entweder wird er bei mir ganz schnell dekadent oder er wird beseitigt. So, genug gearbeitet. Komm. Magst du in Auerochsenfett gebratene Schweinskaldaunen? Mit Honig? Zufrieden kehrt Statthalter Virus zurück zu seiner Orgie und lässt es sich gut gehen. Aber die Befürchtungen von Gaius Rafkus sind nicht unbegründet. Rom hat tatsächlich einen Quästor auf den Weg nach Condate geschickt und der platzt mitten in die Orgie. Der Quästor Claudius Incorruptus! Welch schöne Überraschung! Aber, Quästor, du überrascht uns mitten in einer kleinen Familienfeier, ein kleines, intimes Fest. Komm, gesell dich zu uns. Ave, Statthalter. Ich bin Provinzschatzmeister und von Julius Caesar aus Rom hierher beordert, um deine Abrechnungen zu prüfen. Und nicht, um an deinen Orgien teilzunehmen. Sag den Leuten, sie sollen gehen. Aber selbstverständlich. Geht, meine Freunde. Wer noch selbst gehen kann, stütze die anderen. Und bei allen Göttern, lass die Fenster öffnen. Es ist schon spät und du bist sicher müde. Wir können morgen anfangen zu arbeiten. Willst du nicht eine Kleinigkeit zu dir nehmen? Ich glaube, es sind noch ein paar in Auerochsenfett. Ich bin tatsächlich müde. Die Reise war lang und außerdem wurden wir auf der Überfahrt von Piraten angegriffen. Ein Glück, dass sie sich gestritten haben und ihr eigenes Schiff versenkten. Lass mich in meine Gemächer führen und mir eine klare Gemüsesuppe bringen. Gewiss doch. Ich kümmere mich eigenhändig darum. Die besorgte Gastfreundschaft von Statthalter Virus hat ihren Grund. Er kümmert sich nur deshalb eigenhändig um die Suppe, um in Ruhe ein Pulver hineinrühren zu können. Danach geht er hinauf in die Gastgemächer und serviert sie dem Quästor. Hier ist die Suppe, ja. Du bist aber schick eingerichtet. Erstaunlich für den Statthalter einer derart armen Provinz, die dem Schatzamt in Rom nur wenige Goldstücke einbringt. Ja, Geschmack muss man haben. Man kann auch mit bescheidenen Mitteln eine Menge machen. Ja. Bis morgen. Wir werden ja sehen. Gute Nacht, Quästor. Gute Nacht. In der Nacht wird Statthalter Virus von seinem Diener geweckt. Er muss sofort in die Gastgemächer kommen, denn Quästor Incorruptus ist plötzlich erkrankt und wird von schweren Krämpfen geplagt. Ich leide. Mein Jupiter, das überlebe ich nicht. Oh, das kann nur die Gemüsesuppe sein. Sowas ist schwer verdaulich. Ich lasse den Koch auspeitschen. Lass den Koch in Frieden. Ruf lieber einen Arzt. Gute Idee. Ich lasse alle Ärzte der Garnison zusammentrommeln. Dass es dem Questor auf einmal so schlecht geht, hat auch Gaius Rafkus bemerkt. Er hat das Gespräch in den Gastgemächern belauscht. Psst. Hast du keine Angst vor den Ärzten, oh Virus? Ich kenne die Ärzte von der Garnison. Im Rudel sind sie mörderischer als eine bis an die Zähne bewaffnete Legion. Wie recht Virus damit hat, zeigt sich, als die Garnisonsärzte im Palast eintreffen und in das Schlafgemach des kranken Questors stürmen. Wo ist der Kranke? Ist es der, der da liegt? Überlasst ihn mir! Lasst uns seinen Puls fühlen! Die Ärzte stürzen sich auf den kranken Questor und fühlen seinen Puls. Sehr schwach. Mein lieber Kollege, ich würde eher sagen, er fliegt. Ihr scherzt, mein Lieber. Er hat gar keinen. Darf ich euch daran erinnern, dass ich Chefarzt am Valetudinarium von Vindonissa war? Und ich habe an der berühmten Schule von Massilia studiert. Nach eurer Visage zu schließen, habt ihr euch dort hauptsächlich an Studentenorgien beteiligt. Na und? Dafür ist die Sterblichkeitsziffer des Valetudinariums von Vindonissa aber erheblich höher als bei einem Feldzug von Julius Caesar. Man muss ihn schröpfen. Die Arterien brauchen Luft. Ihr Ignoranten, ihr. Man mischt gestoßenes Elfenbein mit Schildkröten und Taubenblut und... Beim Esculap, das ist grotesk. So? Ruhe. Was ihr vor allem braucht, ist viel Ruhe. Lasst mich was sagen. Ich bitte euch, in meinem Namen Apollo, dem Gott der Heilkunde, Opfer darzubringen. Ausgezeichnete Idee. Wir bringen Apollo die erlesensten Speisen zum Opfer. Dann wird unser Kranker sicherlich genesen, ja. Mein Koch hat gerade Bärenblutwurst und gefüllte Giraffenhälse zubereitet. Ich glaube, es ist auch noch was von den in Auerochsenfett gebratenen Schweinskaldaunen da. Mit Honig? Natürlich glaubt Questor in Corruptus nicht daran, dass ihn dieses Opfer an die Götter gesund machen wird. Es war nur ein Vorwand, um die Garnisonsärzte loszuwerden. Jetzt, wo er endlich allein ist, kann er seinem treuen Diener einen Auftrag erteilen. Er schickt ihn in ein kleines Dorf nicht weit von Condate. Dieses kleine Dorf ist in der ganzen römischen Welt bekannt und auch sein Druide, Miraculix. Der Diener des Questors macht sich sofort auf den Weg, um ihn zu holen. Dein Herr ist krank und braucht mich. Ich komme sofort. Asterix, Obelix, wir fahren nach Condate. Sofort! Lasst alles stehen und liegen! Miraculix, Asterix und Obelix steigen auf den römischen Streitwagen und brausen mit dem Diener von Questor in Corruptus nach Condate. Wenn einer krank ist, muss man ihm helfen, auch wenn's ein Römer ist. Ich hab's nicht gern, wenn die Römer krank sind, weil sie dann noch schlapper sind als sonst. Bald darauf erreichen sie den Palast des Statthalters in Condate. Während Miraculix den Kranken untersucht, wird Agrippus Virus von einem seiner Männer gewarnt, dass ein gallischer Druide im Palast ist. Sofort läuft er hinauf zum Schlafgemach des Questors. So, sag mal, Römer. Was macht ihr Gallier hier? Ich habe sie rufen lassen. Also schweig! Aber das sind doch Feinde. Lass lieber Apollo wirken. Wir haben ihm ein großes Stück Bärenblutwurst geopfert. Hast du gehört, Römer? Du sollst schweigen. Ich bin der Statthalter hier. Ich lass euch allesamt aus dem Palast jagen. Wache! Die Palastwache ist überhaupt nicht erfreut über diesen Einsatzbefehl. Sie feiert nämlich selbst gerade eine kleine Orgie in der Wachstube. Als sie sich endlich dazu durchringt, ins Schlafgemach des Questors zu eilen, ist Obelix so freundlich, sie in Empfang zu nehmen. Erbarmen! Genug! Miraculix? Wenn du mit deinem da fertig bist, kannst du dich dann um meine kümmern? Den geht's auch nicht gut. Miraculix hat jetzt keinen Sinn für solche Scherze. Mit besorgtem Blick schaut er seinen Patienten an. Du bist krank. Sehr krank sogar. Das Einzige, was dich noch retten kann, ist ein Trank nach meinem Geheimrezept. Braue mir diesen Trank, O Druide. Du hast es mit keinem Undankbaren zu tun. Oh. Allerdings ist der Hauptbestandteil dieses Trankes das Leontopodium alpinum. Das Edelweiß? Diese kleine Blume wächst nur hoch oben im Gebirge. Sie ist sehr schwer zu beschaffen. Ausgezeichnet! Nein, ich werde meine Männer auf die Suche schicken. Aber die sind doch krank! Gerade dann wird ihnen die Gebirgsluft guttun. Wo findet man denn diese wunderbare Blume? Vorwiegend in Helvetien. Dort sind die wirksamsten für meinen Trank. Oh, Druide, ich vertraue dir. Schick deine Männer aus, diese Blume zu suchen. Warum denn immer die Ausländer? Römer, bleib Römer! Asterix, Obelix, seid ihr einverstanden, nach Helvetien zu gehen? Ja, wir haben schon lange keine Reise mehr gemacht. Vielleicht gibt's dort unten in den Bergen auch gesündere Römer. Die bei uns hier machen mir langsam Sorgen. Hört denn hier keiner mehr auf mich? Ich stelle eine Bedingung, Questor. Du kommst zu uns als Geisel, bis meine Freunde zurück sind. Nein, das nicht. Niemals. Einverstanden, Druide. Ich warne dich, Statthalter. Wenn meine Freunde nicht zurückkommen, wird die Geisel hingerichtet. Das nicht anders zu machen ist, gebe ich jetzt Anweisung für eure Abreise. Miraculix, es ist doch nicht unsere Art, Geiseln zu nehmen. Dieser Mann wurde vergiftet. Wenn er hier bleibt, hat er wenig Chancen zu überleben. In unserem Dorf ist er vor den Mördern sicher. Aber ich kann ihn nicht mehr lange am Leben erhalten. Brecht also gleich auf und beeilt euch. Ich grüße das Dorf von euch. So gut für mein Idefix. Während sich Asterix und Obelix auf den Weg machen, erteilt Statthalter Virus Gaius Rafkus ein paar Anweisungen. Rafkus, es gibt zwei Gründe dafür, dass diese Gallier aus Helvetien nicht zurückkehren dürfen. Erstens, damit sie diese Blume nicht anbringen, die den Quästor heilen kann. Und zweitens, damit Incorruptus hingerichtet wird, wenn sie nicht ins Dorf zurückkommen. Fahr nach Genava. Dort gibst du diese Botschaft dem Statthalter Faustus Racletus. Das ist ein alter Freund von mir. Ich lass dir ein Orgienpaket zurechtmachen. Und so geschieht es, dass noch in derselben Nacht ein Wagen Condate verlässt, um zu dem kleinen gallischen Dorf zu fahren, ein Bote nach Genava reitet und sich ein gallischer Krieger in Begleitung eines Hinkelstein-Lieferanten auf die Suche nach einer kleinen Blume macht, die in weiter Ferne hoch oben im Gebirge blüht. Auf den neuen römischen Wagenbahnen kommen unsere Freunde rasch vorwärts. Aufhalten kann sie allein der Hunger. Was? Du hast Hunger? Aber wir sind doch gerade erst losgefahren. Wenn ich reise, habe ich immer Hunger. Ich habe schon ein Loch im Bauch, da! Unsere Freunde kehren in einer Raststätte ein und verbringen die Nacht in einer neuartigen Herberge an der Wagenbahn, in der es ebenso viele Ställe wie Zimmer gibt. Der Bote von Statthalter Virus reitet währenddessen in wildem Galopp weiter und verspeist zu Pferd sein Orgienpaket. Ich hätte die kalte Bärenblutwurst nicht essen sollen. Die kann einem schwer im Magen liegen. Und außerdem ist eine Orgie so ganz allein auch nicht gerade lustig. Dass eine Orgie mit Gästen wesentlich lustiger ist, weiß auch der Statthalter von Genava, Faustus Racletus. Und genau so eine Orgie beginnt gerade in seinem Palast. Bring den Kessel mit dem geschmolzenen Käse! In Helvetien geht es bei den Orgien etwas anders zu als in Gallien. Alles ist viel sauberer und es gibt auch keine Bärenblutwurst zu essen, sondern geschmolzenen Käse. Raclettos Gäste stellen sich auf dem blitzblank geputzten Fußboden brav in einer Reihe vor dem Kessel an. Jeder hat ein Schwert, auf das er ein Stückchen Brot spießt. Also, alles klar? Wer sein Brotstückchen in dem geschmolzenen Käse verliert, hat was gut. Beim ersten Mal 5 Stockhiebe, beim zweiten Mal 20 Peitschenhiebe, beim dritten Mal wird er mit einem Gewicht an den Füßen in den See geworfen. Oh, göttlicher Raclettus, was hast du doch für köstliche Ideen. Die braucht man auch in diesem strengen Land. Ich habe versucht, Zirkusspiele zu veranstalten, aber die Tiere waren so gut genährt, dass sie von den Verurteilten nicht mal kosten wollten. Und dann ihr Sauberkeitsfimmel. Eine Orgie hat schmutzig zu sein. Hört auf zu schrubben beim Jupiter. Herr, ein sehr schmutziger Bote des Virus will euch sprechen. Und ihr habt einen Fleck da. Lass meinen Fleck in Ruhe und führ den Boten rein. Aber... Ah, welch ein Vergnügen. Ihr seid so richtig dreckig. Nimm dein Schwert und mach bei unserer Orgie mit. Später, oh Statthalter Raclettus. Ich habe eine wichtige Botschaft für euch. Amüsiert euch ohne mich weiter, Kinder. Gaius Rafkus berichtet dem Statthalter von Genava, was ihm sein Herr aufgetragen hat, und überreicht ihm die Botschaft von Agrippus Virus. Ich kann Virus, dem alten Halunken, nicht gut was abschlagen. Außerdem missfällt es mir ganz und gar nicht, einen Questor verschwinden zu lassen. Ich werde also Anweisung geben, dass diese Gallier die Grenze nicht überschreiten dürfen. Und jetzt zurück zur Orgie. Während Phaistos Raclettus die römischen Patrouillen informieren lässt, nähern sich Asterix und Obelix der helvetischen Grenze. Halt! Grenzkontrolle bei der Ausreise aus Gallien! Was machen wir jetzt, Asterix? Das sind nur Formalitäten, Obelix. Die muss man über sich ergehen lassen. Was wollt ihr in Helvetien? Wir suchen... Wir suchen die gute Luft. In Ordnung, Gallier. Weiterfahren! Hey! Halt! Aber ihr habt doch gesagt, weiterfahren! Ich habe euch gestattet, aus Gallien auszureisen. Hier handelt es sich um die Grenzkontrolle bei der Einreise nach Helvetien. Steigt runter vom Wagen. Durchsucht die beiden. Anschließend durchsucht den Wagen und hinterher die Pferde. Natürlich ist der Decurio der Grenzpatrouille längst darüber informiert, dass Asterix und Obelix Helvetien nicht betreten dürfen. Er treibt ein Spiel mit ihnen. Oh, Kleider und Waffen. Woher habt ihr die? Aus unserem Dorf in Gallien. Aha, Verstoß gegen die Kleider- und Waffenanmeldeverordnung. Ausgezeichnet. Weiter. Was ist in dieser Feldflasche? Ein Trank. Wollt ihr wissen, wie er wirkt? Oh ja. Ah, das ist ein Zaubertrank, den unser Druide braut und der uns übermenschliche Kräfte verleiht. Seht mal! Ich brauche ihn nicht extra zu trinken. Ich bin als kleiner Junge reingefallen. Seht mal! Nanu, wo sind denn die anderen hin? Die anderen Legionäre der Grenzpatrouille haben sich entschlossen, in diesem Streit neutral zu bleiben. Sie sind auf die gallische Seite der Grenze gewechselt und haben dem brutalen Geschehen auf der helvetischen Seite der Grenze den Rücken zugekehrt. Halten wir uns hier nicht länger auf, Obelix. Ich glaube, der Druide hatte recht. Es wird nicht leicht sein, an das Edelweiß heranzukommen. Beim Jupiter! Verfolgt diese Männer! Sie dürfen nicht am Leben bleiben! Es geht um unseren Kopf! Asterix und Obelix flüchten in ein Kornfeld. Zwischen den hohen Ähren kann die römische Patrouille sie nicht sehen. Andererseits sehen sie selbst auch nicht besonders viel. Sag mal, Asterix, wo sind denn die Berge? Psst, Obelix, Ich glaube, wir haben bald alle römischen Garnisonen auf den Fersen. Na gut, dann lass uns auf einen Berg klettern, das Edelweiß pflücken und nach Gallien zurückkehren. So einfach ist das nicht. Erst müssen wir wissen, wo diese Blume überhaupt wächst. Und dazu müssen sie erst einmal unbemerkt aus dem Kornfeld kommen. Zum Glück entdeckt Asterix am Ende des Feldes einen riesigen See. Da am anderen Seeufer ist eine Stadt. Sobald es Nacht ist, gehen wir rüber. Dort finden wir bestimmt Hilfe. Die haben einen See hier? Oh ja, sogar einen ziemlich bekannten. Es ist der Lacus Lemanus der Stadt Genava. Als es dunkel wird, wagen sich Asterix und Obelix aus dem Kornfeld und gehen in den See. Dort ist es wirklich stockfinster. Am besten wir schwimmen durch den See. So kommen wir leichter in die Stadt hinein. Die Tore sind bestimmt bewacht. Man sieht ja gar nichts mehr, Asterix. Umso besser, Obelix. Dann können uns die Römer nicht festnehmen. Alles klar? Alles klar. Wer bist du denn? Obelix. Gaius Infarctus. Infarctus ist eigentlich Gast auf der Orgie von Statthalter Faistus Racletus. Aber weil er dreimal sein Brot mit dem geschmolzenen Käse verloren hat, endete der Abend für ihn im See. Ich bin froh, dass ich euch begegnete. Ich konnte mich zwar von den Gewichten an den Füßen befreien, aber ich werde langsam müde. Helft mir, ans Ufer zu kommen. Ist das in dieser Richtung? Wir kennen die Gegend hier nicht so gut. Ja, habt ihr auch euer Brotstückchen in der Fondue verloren? Der Lacus Lemanus ist voll von solchen Unglücksraben. Die Luft mag ja hier gut sein, aber wenn sie keine mehr kriegen, die Hineingeworfenen? Ein paar kräftige Schwimmzüge später haben sie das Ufer erreicht und steigen triefend aus dem Wasser. Kannst du uns eine Herberge zeigen, Römer? Die geht um den ganzen See herum. Da gleich gegenüber ist schon eine. Und was machst du? Ich zieh mir was Trockenes an und gehe zurück zur Fondue. Das gibt eine Gaudi. Was ist eine Fondue, Asterix? Wahrscheinlich eine hier übliche Orgie. Pitschnass und voller Dreck aus dem Lacus Lemanus marschieren Asterix und Obelix in die Herberge des Seewirts. Ja, ich habe noch ein Zimmer frei. Obwohl in Genava gerade die Konferenz der internationalen Stammeshäuptlinge stattfindet. Eine Delegation von Barbaren wollte ihr Zimmer nicht behalten. Es war ihnen zu sauber. Folgt mir. Mit Missfallen bemerkt der Seewirt die matschigen Fußspuren, die Asterix und Obelix auf dem Weg ins Gästezimmer auf der Treppe hinterlassen. Ihr seid ohne Zweifel Ausländer. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ihr auch über die Brücke hättet gehen können. Julius Cäsar hatte sie zwar zerstört, aber wir haben sie inzwischen wieder aufgebaut. Hier ist euer Zimmer. Die Sanduhr geht ganz genau. Helvetisches Fabrikat. Ihr müsst nur auf eines achten. Jedes Mal, wenn ich Kuckuck rufe, ist es für alle Herbergsgäste Zeit, ihre Sanduhren umzudrehen. Zieht eure Schuhe aus, ich nehme sie mit zum Putzen. Schlaft gut! Während sich Asterix und Obelix in der Herberge zur Ruhe betten, beichtet der Decurio der Grenzpatrouille Faistus Racletus, dass ihm die Gallier entwischt sind. Versager! Ich brauche diese Gallier! Alarmiert alle Garnisonen! Durchsucht Genava! Marsch! Oh, göttlicher Racletus! Ich bin wieder da! Ich habe keine Zeit mehr, dein Geschwätz anzuhören. Gut, gut. Mir ist aber was Ulkiges passiert im See. Ich habe da zwei Leutchen getroffen, die mir rausgeholfen haben und... Zwei was? Sag mir sofort, wo die zwei sind. Die zwei? Die sind in die Herberge bei der Brücke gegangen. Ja. Wache! Sofort schickt Faistus Racletus eine römische Patrouille zu der Herberge, um die Gallier zu verhaften. Der ahnungslose Seewirt sitzt währenddessen in seiner Gaststube und putzt die matschigen Schuhe von Asterix und Obelix. Alles belegt. Wir wollen keine Zimmer. Wir wollen nur wissen, ob unter deinen Gästen zwei nasse Gallier sind. Nein, ich habe Singambrer, Edur, Triboker, einen Karren voll Iberer, ein paar Briten und Sequaner, aber alle trocken. Ah, und die Dreckspur da? Die ist von mir. Manchmal kriege ich mitten in der Nacht Lust, einen Spaziergang am See zu machen. Die Luft ist so gut bei uns. Sind das deine Schuhe, die du da putzt? Ja, ich habe mehr als ein Paar. Da. Der Seewirt schlüpft kurzerhand in die matschigen Schuhe von Asterix und geht damit durch seine Gaststube. Schon gut, in Ordnung. Wir überprüfen noch die anderen Herbergen. Wenn du Gallier siehst, gib uns Bescheid. Das sind gefährliche Vögel. Ihr könnt auf mich zählen. Jetzt habe ich mein eigenes Nest beschmutzt. Ich bin mit lehmverschmierten Schuhen in meinem Haus herumgelaufen. Alles nur wegen dieser verflixten Römer. Nachdem sich der Seewirt vom größten Schock erholt und den schlimmsten Dreck beseitigt hat, stürmt er ins Zimmer von Asterix und Obelix. Aufwachen! Die Römer suchen euch! Folgt mir! Ihr müsst euch verstecken! Asterix und Obelix eilen mit dem Seewirt durch die nächtlichen Straßen von Genava. Wo bringst du uns hin? Zunächst einmal an einen sicheren Ort. Dann sehen wir weiter. Oh, entschuldigt mich einen Augenblick. Ich bin sofort zurück. Unterbrochen wird die Flucht zum sicheren Versteck nur durch die unumgänglichen Pflichten eines helvetischen Herbergsvaters. Kuckuck! Sehr zum Leidwesen der Herbergsgäste müssen die Sanduhren nämlich auch mitten in der Nacht umgedreht werden. Einen halben Kuckuck später erreichen unsere Freunde mit dem Seewirt das Bankhaus Vreneli. Die Bank ist um diese Zeit geschlossen. Vreneli, mach auf, ich bin's, der Seewirt. Weißt du, wie viel Uhr es ist? Glücklicherweise lässt sich der Bankier Vreneli trotz der vorgerückten Stunde davon überzeugen, die Tür der Bank für den Seewirt und seine gallischen Gäste zu öffnen. Diese beiden Männer werden von den Römern verfolgt. Sie suchen schon die ganze Stadt nach ihnen ab. Wir müssen ihnen helfen. Das ist doch klar. Wir helfen gern. Wir haben die Römer schon oft geschlagen und Julius Caesar fürchtet uns als Gegner. Aber wohin stecken wir euch? Ich habe an deine Tresorkammer gedacht. Ja, da müsst ihr aber erst ein Konto eröffnen. Um uns dort zu verstecken? Was ihr da reingebt, das geht mich nichts an. Das ist Bankgeheimnis. Für mich seid ihr nur zwei anonyme Nummern. Wollt ihr jeder einen Safe oder wollt ihr ein gemeinsames Konto? Wenn ihr einen Safe habt, der groß genug ist, würden wir lieber zusammenbleiben. Oh, das geht durchaus. Unterschreibt bitte da, da und da. Nachdem die Bankformalitäten erledigt sind, führt der Bankier Vreneli seine neuen Kunden hinunter in die Tresorkammer. Ein großes Kellergewölbe mit vielen kleinen, aber sehr massiven Steintüren. Eine davon öffnet Vreneli. Das ist euer Safe. Mehr oder weniger elegant klettern Asterix und Obelix in den steinernen Safe, der gerade groß genug ist für zwei Gallier ihres Formats. Ich muss jetzt heimkehren, sonst komme ich zu spät zum Kuckuck. Vielen Dank für alles, Seewirt. Halt, ihr Armen! Die Safes lassen sich von innen nicht öffnen. Damit der Seewirt aufmachen kann, müsst ihr ihm zuerst eine Vollmacht erteilen. Nachdem auch diese Bankformalität erledigt ist, kehrt der Seewirt pünktlich zum Kuckuck zurück in seine Herberge. Vreneli kriecht wieder in sein Bett und Asterix und Obelix versuchen, es sich im geschlossenen Safe so bequem wie möglich zu machen. Asterix, ich dachte, wir sind hergekommen, um auf die Berge zu klettern. Und jetzt sitzen wir hier unter Tage. Da hast du recht, Obelix. Außerdem habe ich Hunger, Asterix. Es ist unangenehm, wenn man einen Safe hat und nichts zu essen. Das stimmt. Ich habe auch Hunger. In einen anständigen Safe gehört auch was zu essen. Ich weiß aber nicht, ob wir den Safe von innen öffnen dürfen. Aber es ist doch unser Safe, Asterix. Mit einem kleinen Fußtritt sprengt Obelix die massive Steintür des Safes aus der Wand. Asterix und er schlüpfen aus dem Safe und stehen wenige Minuten später vor dem Bett des überraschten Bankiers. Vreneli! Vreneli? Wir sind's. Wir haben Hunger. Ja. Wie habt ihr denn? Egal. Wartet im Keller auf mich. Ich bringe euch was. Asterix und Obelix gehen zurück in den Tresorraum. Kurz danach stößt Vreneli zu ihnen mit einem großen Laib Käse unter dem Arm und einer Lampe in der Hand. Mit der Lampe habt ihr Licht und könnt obendrein auch noch den Käse schmelzen. Plötzlich fällt Vrenelis Blick auf den Safe von Asterix und Obelix. Ihn trifft fast der Schlag. Ah! Oh, das ist ja fürchterlich! Da ist ein Safe ohne Tür. Ihr könnt auf keinen Fall in einem ungesicherten Safe bleiben. Ausgeschlossen! Ihr müsst ein neues Konto eröffnen. Im Namen Cäsars, aufmachen! Ah, das sind die Römer. Begebt euch in den Safe hier, schnell! Wem gehört denn dieser Safe? Ich weiß nicht, wem er gehört. Und ich will es auch gar nicht wissen. Beeilt euch! Asterix und Obelix zwängen sich in den Safe, den sie diesmal mit ein paar prächtigen ägyptischen Statuen aus Gold teilen müssen. Es ist nicht schwer zu erraten, was für eine Nationalität der Kunde hat. Nicht lang schwätzen. Macht schnell. Hey, wollt ihr bald aufmachen beim Jupiter? Ich komme schon. Während Vreneli nach oben geht, um die Römer ins Haus zu lassen, dreht sich bei unseren Galliern im Safe, wie so häufig, alles ums Essen. Mach den Käse klein, Obelix. Asterix, ich geh Vreneli fragen, ob er einen Käse ohne Löcher hat. Ach was, Obelix, sei still und iss. Da kommt man her, um auf die Berge zu klettern und sitzt dann in einem Loch und isst Löcher. Psst. Vreneli steigt mit der römischen Patrouille hinab in den Tresorraum. Für den interessiert sich der Anführer der Patrouille nämlich ganz besonders. Und für einen Römer ist er überdies erstaunlich freundlich zu dem helvetischen Bankier. Tut mir leid, dass ich euch noch um diese Stunde stören muss, aber wir haben Befehl, die ganze Stadt nach zwei gefährlichen Vögeln zu durchkämmen. Wir haben nur Safes und die sind unantastbar. Weiß ich. Und glaubt mir, ich bin der Letzte, der euch daraus einen Vorwurf macht. Wir gehen. Moment mal, was ist das? Ein Safe ohne Tür? Das waren ein paar Galgenvögel. Sie haben den Safe aufgebrochen und alles, was drin war, mitgenommen. Was? Ist das eure weltberühmte Sicherheit der Konten? Ich hab nämlich auch einen Safe bei euch. So. Nur weiter, Centurio. Es sind ein paar kleine Andenken aus Ägypten. Ich bin vielleicht sentimental, aber ich brauche euch ja schließlich nicht mein ganzes Curriculum vitae zu erzählen. Heute Nacht habe ich noch zu tun, aber morgen früh bin ich wieder da und lösche mein Konto. Gebt gut Acht auf den Safe da. Ich leg Wert auf alles, was darin ist. Wir gehen! Endlich verlässt die römische Patrouille den Tresorraum. Und der arme Bankier Vreneli kann seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Hast du gehört, Obelix? Da draußen ist jemand ganz tief unten. Bist du sicher, dass das überhaupt das Land der Berge ist? Still! Seid endlich still! Ich will, dass es still bleibt um meine Konten! Als der nächste Morgen anbricht und der Seewirt seinen Pflichten nachgekommen ist, Kuckuck, eilt er zum Bankhaus Vreneli. Salut, Vreneli. Ich komm die Gallier abholen. Schau, dass du fortkommst mit ihnen. Sie haben mich entehrt. Ihretwegen habe ich über die Sicherheit meiner Konten die Unwahrheit sagen müssen. Ich habe das Fondue-Kachli gestrichen, voll von diesen Gallien. Beruhig dich, Freneli. Ich auch. Ihretwegen musste ich meine Herberge schmutzig machen. Das sind so die Sachen, die einen zur Neutralität treiben. Guten Morgen, Siebert. Ich habe euch was zum Verkleiden mitgebracht. So fällt ihr nicht auf in der Menge. Pfeil und Bogen? Das soll eine Verkleidung sein? Mit diesen Waffen seht ihr aus wie die Helvetier auf dem Weg zur Wehrübung. Der Seewirt hofft, dass er seine gallischen Freunde mit dieser Verkleidung unbemerkt aus der Stadt schmuggeln kann. Allerdings müssen sie an ihrer Tarnung noch etwas arbeiten. Pfeil und Bogen allein reichen nicht aus, um wie ein Helvetier auszusehen. Ihr müsst einen satten und zufriedenen Eindruck machen. Dann fallt ihr nicht auf. Satt? Ich höre immer satt. Wie kann ich satt sein, wenn ich nur Löcher gegessen habe? Da, Legionäre! Was soll's? Wir sind doch verkleidet. Aber dein Bauch ist immer noch gut zu erkennen, Obelix. Ergreift sie! Kommt, wir verstecken uns im Palast der Stämme. Der Seewirt flüchtet mit Asterix und Obelix in den nahen Palast, in dem gerade die Konferenz der Internationalen Organisation der Stammeshäuptlinge stattfindet. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es möglich ist, mit den Römern in Frieden zu leben. Wir hocken uns ins Publikum und verhalten uns wie die anderen. Alles, was wir brauchen, ist die ehrliche Bereitschaft beider Seiten. Selbstverständlich wird es doch Schwierigkeiten geben. Ihr müsst so tun, als ob ihr schlaft. Doch ich sehe eine Zukunft der Ruhe und des Friedens. Ich sehe den kleinen Knirps. Schnappt ihn! Die Römer sind den Galliern in den Palast der Stämme gefolgt und haben sie entdeckt. Sie müssen fliehen. Zum Glück kennt der Seewirt eine alte helvetische Kriegslist. Hopp, hopp! Sanduhr! Meine Sanduhr! Ich muss meine Sanduhr umdrehen! Mit seinem Kuckuck weckt er das schlafende Publikum. In dem Durcheinander, das dadurch entsteht, verlieren die Römer Asterix und Obelix aus den Augen. Sie fliehen zum Hinterausgang, der direkt zum Lacus Lemanus führt. Los! Springt dich denn her! Aber die Römer bemerken ihre Flucht in den See und stürzen sich ebenfalls ins Wasser. Sie folgen uns. Da! Das Schiff! Schnell! Das Schiff, das Asterix auf dem See entdeckt hat, gehört dem helvetischen Kriegsveteranenverein. Seine Mitglieder sind unterwegs zum anderen Ufer des Lacus Lemanus, um dort am Fuße des Berges ein Fest zu feiern. Was sie nicht davon abhält, die bedrängten Gallier und den Seewirt an Bord herzlich willkommen zu heißen. Grüezi, ihr seid wohl nicht von hier. Die Brücke, die Cäsar zerstört hat, ist nämlich wieder repariert. Das wissen wir. Danke, dass ihr uns aus dem Wasser gefischt habt. Vielleicht wird Asterix sich das mit dem Dank noch einmal überlegen, denn an Bord probt ein helvetischer Gesangsverein. Was ist das berühmte Jodeln? Wir haben zu Hause einen Baden, der singt ähnlich. Bald nähert sich das Schiff dem Ufer, wo bereits andere Kriegsveteranen warten, die ihre Kameraden fröhlich begrüßen. Ach, welch schönes Land! So heiter und friedlich! Ja, bei uns ist alles Harmonie! Als sie das Ufer erreichen, verabschiedet sich der Seewirt. Er ist schon ein paar Kuckucke im Rückstand und muss dringend nach Hause. Aber nun haben Asterix und Obelix ja jede Menge helvetische Kriegsveteranen, die ihnen hoffentlich helfen werden, ihre Mission zu erfüllen. Wir müssen hier eine Blume holen, ein Edelweiß. Könnt ihr uns da helfen? Das ist doch klar. Wir kennen uns aus den Bergen. Aber zuerst wird gefeiert. Wir müssen das Fest schnell hinter uns bringen. Ich habe mir in dem verflixten See einen Schnupfen geholt. Am Beginn des helvetischen Festes steht das Bogenschießen auf dem Programm. Ein kleiner Junge mit einem Apfel auf dem Kopf hängt gerade die Zielscheibe auf. Es ist uns eine Ehre, unsere Gäste zuerst schießen zu lassen. Gut, und hinterher gehen wir die Blume pflücken, ja? Asterix spannt den Pfeil in den Bogen und zielt. Obelix! Musst du hinter meinem Rücken niesen? Deinetwegen hätte ich beinahe den kleinen Jungen getroffen. Es hat aber sehr erleichtert. Und jetzt gehen wir das Edelweiß suchen, ja? Zuerst wird gegessen und getrunken, dann gesungen und dann gehen wir Blumen pflücken. Kommt, der geschmolzene Käse ist fertig. Können die nicht mal zur Abwechslung Wildschweine schmelzen? Komm schnell, je eher wir gegessen, getrunken und gesungen haben, desto eher gehen wir die Blume suchen. Wir müssen es ausnutzen, dass uns die Römer noch nicht aufgestöbert haben. Jetzt sollst du mal sehen, wie schnell ich essen, trinken und singen kann. Beim Teutates! Wild entschlossen marschiert Obelix auf den Topf mit dem geschmolzenen Käse zu, nimmt ihn vom Feuer und schüttet den Käse unter den erstaunten Blicken der helvetischen Kriegsveteranen in sich hinein. Und jetzt trinken wir. Nachdem ich gesehen habe, wie ihr esst, braucht ihr sicher auch kein Trinkhorn. Erraten. Obelix nimmt das Zervisierfass, zieht den Korken heraus und trinkt es in einem Zug leer. Und jetzt wird sich gesungen. Ole, lille, la, la, la. Obelix! So viel Käse, Zervisia und Gesang in so kurzer Zeit, das haut selbst Obelix um. Ohnmächtig fällt er zu Boden und lässt sich durch nichts und niemanden wecken. Ach ja, ihr Gallier macht alles viel zu schnell. Wofür wir Stunden brauchen, das schafft ihr in Sekunden. Aber der ohnmächtige Obelix ist nicht das einzige Problem, das Asterix jetzt hat. Der ganze See ist voll von Römern. Die römische Patrouille, die unsere Gallier bis in den See verfolgt hatte, hat Verstärkung geholt. Alle verfügbaren Truppen von Genava sind ihnen jetzt auf den Fersen. Ich muss unbedingt das Edelweiß holen, bevor sie hier sind. Wir helfen euch. Aber was ist mit eurem Kompagnon? Ich weiß nicht, ob er in der Lage ist, auf einen Berg zu steigen. Und hier könnt ihr ihn nicht liegen lassen. Das ist nicht sauber. Ich habe eine Idee. Holt ein langes Seil. Wir binden uns alle an und ziehen Obelix nach. Mit eurer Hilfe und dem Zaubertrank schaffen wir's. Während sich Asterix und drei erfahrene Helvetier bereit machen für ihren Aufstieg in die Berge, stärken sich die übrigen Kriegsveteranen mit geschmolzenem Käse. Verfeinert durch etwas Zaubertrank. Als die römischen Garnisonen von Bord ihre Schiffe ans Ufer strömen, werden sie von den Helvetiern mit einem Kriegsjodler begrüßt. Zum Angriff! Es entbrennt eine wilde Schlacht zwischen Helvetiern mit Zaubertrank und Römern ohne Zaubertrank. Die ungleich verteilten Kräfte bewegen den einen oder anderen Römer, sich dem Schlachtgeschehen zu entziehen und auf eigene Faust die Verfolgung der Gallier aufzunehmen. Da sind sie, da vorn. Sie wollen in die Wand einsteigen. Los, hinterher, solange hier noch alles beschäftigt ist. Ach, erst schwimmen, dann klettern. Na und? Wir sind schließlich nicht im Urlaub. Asterix und seine helvetischen Freunde steigen eine steile Bergwand hinauf. Am Ende des Seils baumelt kopfüber der schlafende Obelix. Als die römische Patrouille den Fuß der Steilwand erreicht, bekommt einer der Legionäre gerade noch die Hand von Obelix zu fassen. Ich hab einen! Helft mir! Schnell! Wir kommen! Aber gerade als der Centurio zupacken will, um Obelix zusammen mit seinem Legionär zu sich herabzuziehen, zieht Asterix das Seil am oberen Ende herauf. Und mit dem Seil auch den Legionär, der sich an die Hand von Obelix klammert. Mami! Gut 5 Meter über dem Boden schwebt der Legionär. Viel zu hoch, um runterzuspringen. Zieh ihn zu uns runter! Versuch ich ja! Es geht nicht! Halt fest! Verlier sie nicht aus den Augen! Oh, wir laufen um den Berg herum und schnappen sie von der anderen Seite! Hey! Ihr lasst mich doch nicht fallen! Der Lärm stört Obelix in seinem Schlaf. Das hat dem Legionär gerade noch gefehlt. Auf keinen Fall will er, dass Obelix aufwacht. Schlaf, Gallia, schlaf mit Fleiß. Dort oben blüht ein Edelweiß. Immer höher steigen Asterix und die Helvetia hinauf in die steile Bergwand. Hier oben liegt sogar im Sommer Schnee und es bläst ein eisiger Wind. Endlich, nach 3 Stunden Aufstieg, entdecken sie, wonach sie suchen. Ha! Schau mal, Gallia! Ein Edelweiß! Aber die Blume ist schwer zu erreichen. Sie wächst auf einem unzugänglichen Felsvorsprung. Asterix stößt sein Schwert in den Felsen, um sich darauf abzustützen. Aber er bekommt das Edelweiß einfach nicht zu fassen. Ich komm nicht hin! Ich brauch noch ein Schwert! Ein Schwert! Hat einer ein Schwert? Endlich kann sich der Legionär nützlich machen, der an der Hand von Obelix baumelt und den von den Bergsteigern noch immer keiner entdeckt hat. Hier ist eins! Da nimmt! Aber schreit nicht so! Das könnte eine Lawine auslösen! Merci! Weitergeben! Kurze Zeit später erreicht das Schwert Asterix und er kann endlich zum Edelweiß hinüberklettern. Obelix, ich hab es! Wir haben es geschafft! Komm weiter! Wir sind gleich auf dem Gipfel! Glücklich über die erfolgreiche Mission erreicht Asterix mit den Helvetiern den schneebedeckten Berggipfel. Als sie mit vereinten Kräften Obelix zu sich heraufziehen, entdecken sie, dass er Gesellschaft hat. Hey, au! Au! Au! Au! Au! Da! Ein Römer! Ja, ein Römer! Na und? Ich habe eurem Kompagnon bei dem gefährlichen Aufstieg die ganze Zeit die Hand gehalten. Wollt ihr mir daraus jetzt einen Strick drehen? Während der Legionär schmollend im Schnee steht, wird es für Asterix und Obelix Zeit, nach Hause aufzubrechen. Schließlich warten Miraculix und der kranke Questor dort dringend auf das Edelweiß. Ihr braucht nur diesen Abhang hinunterzusteigen. Dann kommt ihr direkt in eure Heimat. Gut. Obelix schläft noch. Ich werde ihn abschleppen müssen. Asterix bindet Obelix ein Seil an die Beine und zieht ihn auf dem verschneiten Abhang hinter sich her. Ja, ja. Ja. Auf Wiedersehen, Helvetia. Ich werde nie vergessen, was ihr für uns getan habt. Ich werde es Obelix erzählen. Aber Asterix hat unterschätzt, wie glatt so ein Abhang sein kann. Obelix gleitet schneller als geplant. Und plötzlich rodelt Asterix auf dem Bauch von Obelix wie auf einem Schlitten den Berg hinunter. Bei der Geschwindigkeit sollte sich ihm besser niemand in den Weg stellen. Erst recht keine Römer. Halt, Gallia! Im Namen des Statthalters Faistus Racletus, des Statthalters Julius Caesars, halt! Bahn frei! Nicht nur für die Römer hat diese Schlittenfahrt ein unsanftes Ende, sondern auch für Asterix und Obelix. Am Fuß des Berges plumpsen sie in einen Fluss. Sogar Obelix macht diese Landung wieder wach. Was? Wir sind immer noch im Wasser? Das Edelweiß, Obelix! Wir haben es! Jetzt nichts wie zurück in unser Dorf! Ein paar Tage später gibt es im Dorf der Gallier einen ungewöhnlichen Besucher. Es ist der Statthalter von Condate, Agrippus Virus. Er ist persönlich zur Hütte von Miraculix gereist, um sich nach dem Zustand des römischen Steuerprüfers zu erkundigen. Ach, und wie geht's dem armen Questor Incorruptus, o Druide? Ich konnte ihn bis jetzt am Leben erhalten, o Statthalter. So ein Pech, dass deine Leute nicht zurückkommen. Du wirst jetzt gezwungen sein, ihn hinzurichten. Geiseln sind halt Geiseln. Jetzt geht's los. Ausgezeichnet. Gebt ihm das Getränk und tut noch ein paar Tropfen Zaubertrank hinein. Wie denn? Wo denn? Was denn? Auf dich geht's los, du Hund. Nicht doch. Questor Incorruptus. Ausflüchte helfen Virus jetzt nicht mehr. Incorruptus schleudert ihn mit einem kräftigen Kinnhaken hoch hinauf in die Luft. Wenn du wieder runterkommst, überprüfe ich deine Buchführung. Und deine nächste Orgie wirst du im Zirkus in Rom feiern. Zusammen mit deinem Kollegen Faistus Raclettus. Römer, du warst unser Gast, nicht unsere Geisel. Jetzt bist du unser Freund. Zum ersten Mal. Ja, zum allerersten Mal nimmt ein Römer an dem traditionellen Fest teil, das zur Feier der Rückkehr unserer Freunde veranstaltet wird. Asterix und Obelix sind glücklich und stolz, weil sie feststellen, dass jede ihrer Reisen sie an Wissen und Erfahrung ein Stück weiterbringt. Na, Obelix? Wie ist dein Helvetien so als Land? Flach.